Die erste Runde war, da ich Vorstand einer Wohnungsbaugenossenschaft in Berlin bin, war nicht ganz einfach für mich, da ich mich doch zumindest zum Teil auch hier in der Diskussion vorne nicht wirklich wiedergefunden habe. Da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Ich beschimpfe die, die nicht meiner Meinung sind, oder man denkt darüber nach, warum wir möglicherweise noch nicht ausreichend überzeugen können. Und dann will ich einfach mal versuchen, Sie ein Stückchen von der Leistungsfähigkeit und von den Leistungen, die die Wohnungsbaugenossenschaften Berlin in Berlin erbringen, ja, ein Stückchen zu überzeugen. Und dann wiederholen wir die erste Runde nochmal und dann gucken wir mal, auch Herr Kober, Uni Marburg, ich hatte es befürchtet, ob Vorstände wirklich so egoistisch abgehoben von den Mitgliedern weg agieren oder ob es eigentlich in der Praxis ganz anders ist. Ich habe den großen Vorteil, dass ein echter gewählter Vertreter meiner Genossenschaft unter Ihnen sitzt. Das heißt, und da ich in der nächsten Woche Vertreterversammlung habe, der Vortrag steht, alles das, was ich erzähle, muss wohl stimmen. Ansonsten habe ich das entweder nachher auf dem Podium schon um die Ohren oder spätestens in der nächsten Woche. Schauen wir mal. Meine Damen und Herren, wir bauen eine bessere Welt. Damit sind in diesem Jahr ganz konkret 400 Wohnungsbaugenossenschaften deutschlandweit unterwegs. Warum? Wir in Berlin machen das seit 10 Jahren und das hat sich durchaus dann in die ganze Bundesrepublik übertragen, weil wir für die genossenschaftliche Wohnform werben wollen. Und den ersten Infarkt, den ich natürlich hiervon hatte, war dieser berühmte schlafende Riese. Ich bin weder der Riese noch, glaube ich, den Eindruck zu vermitteln, zu schlafen. Wir sind angetreten, klarzumachen, was Genossenschaften leisten unter den Bauklötzchen seit 10 Jahren und in diesem Jahr ganz speziell, und es ist für uns natürlich eine große Ehre, auch das UNO-Jahr der Genossenschaften mitgestalten zu dürfen. Und ja, mal zu zeigen, wie das so mit dem schlafenden Riese ist. Schauen wir, da geht's ganz kurz. Bei Ihnen steht im Programm Situation und Probleme der Wohnungsbaugenossenschaften. Bei mir steht Situation und Herausforderungen. Ich will nämlich gar nicht von Problemen sprechen, sondern eigentlich das, was an Themen noch vor uns liegt. Ich selber bin Vorstandsvorsitzender der Wohnungsbaugenossenschaft Berolina, hier mitten aus der Stadt. Wir redeten darüber, Frau von Norman-Kosel hatte es vorgestellt, sagen, Genossenschaften in Berlin gehen bei 10 Wohnungen los. Wir reden immer mit meinem Problem oder mit der Bitte immer wieder, ich bin im Wohnen unterwegs. Wir reden über Anzahl von Wohnungen, über Quadratmeter Wohnfläche, über Netto-Kaltmieten pro Monat, was auch immer. Ich bin nicht im Gewerbe unterwegs, mit der Bitte das nochmal klarzustellen. Also wir sind eine Wohnungsbaugenossenschaft, hier aus Berlin 1956 gegründet. Haben 5.000 Mitglieder, knapp 4.000 Wohnungen, haben eine unterdurchschnittliche Fluktuation, das werde ich nachher auch nochmal ansprechen, investieren 10 Millionen, da sagen Sie verständlicherweise, was sind 10 Millionen? Das ist ungefähr das 5- bis 6-fache des Normalen, und zwar jedes Jahr. Also wir investieren sehr intensiv in unseren Wohnungsbestand und beschäftigen uns im Wesentlichen in den letzten 20 Jahren mit der Instandsetzung, Modernisierung unseres genossenschaftlichen Wohnungsbestandes, als auch mit der Bestandserweiterung durch Neubau oder, wenn möglich und kaum noch möglich, durch Zukauf. Eine Bitte auch noch vorneweg, das, was ich Ihnen hier heute darstelle, ist der Einblick in unsere, in meine Genossenschaft. Ich bin auch Mitglied in der Genossenschaft, schon zwangsweise, aber ich war schon vorher Mitglied. Es ist nicht 1:1 übertragbar auf alle anderen Genossenschaften. Wir haben Genossenschaften in Berlin, die in den letzten 50 Jahren, und zwar politisch motiviert oder unterstützt, sozialen Wohnungsbau betrieben haben und die schwer unter dem Förderstopp zu leiden, ächzen, die kriegen das alle in den Griff, aber das ist nicht ganz unproblematisch. Und wir haben auch Genossenschaften unter uns, junge Genossenschaften, die nicht im Ansatz solche finanziellen Ausstattungen haben, wie die Berolina das hat. Insofern, und das passt dann auch wieder sehr gut, Genossenschaften in Berlin, das ist vom Prinzip her der bunte Blumenstrauß mit dem großen Unterschied, wir verwelken nicht. So, dann steigen wir ein. Situationsbeschreibung, wo stehen wir? Wo stehen wir heute? Nicht, wo standen wir vor 3 oder 4 Jahren? Vor 3 oder 4 Jahren haben wir gesagt, Mensch, kein Mensch redet über das Wohnen hier in Berlin. Warum eigentlich nicht? dann gebe ich zu, es ist jetzt ungefähr 12 Monate her, seitdem reden alle über das Wohnen in Berlin. Wir haben gedacht, ich glaube, es war der 18. September, Frau Lomscher, oder? Sonntagabend ist das Thema durch, der Wahlkampf ist durch. Wir werden uns auf irgendwelche anderen Themen wieder zurückziehen. Und wir sind schon ein Stückchen überrascht, wie das Thema anhält. Auf der einen Seite positiv, auf der anderen Seite sind wir aber auch ein bisschen erschrocken, immer in der Sorge, dass es nämlich zu einer Überforderung letztlich der hier agierenden Wohnungsunternehmen kommt. Wie ist die Berliner derzeit aufgestellt? Wir sind voll vermietet. Wir haben eine sehr, sehr hohe Bewohnerzufriedenheit, oberhalb von 90%. Sagen Sie, woher weiß denn das der Vorstand? Weil wir im letzten Jahr jedes einzelne Mitglied dazu abgefragt haben. Der Rücklauf, 45%. 45% hat uns auch sehr gefreut, weil es natürlich nicht darum geht, sich irgendwelche Zahlen schön zu reden. Und wenn ich ehrlich bin, ist natürlich so ein Vorstand als erstes, da wollen wir überhaupt so eine Befragung machen? Und da sind wir auch wieder bei dem Thema Demokratie und gesagt, ja, wir wollen es. Und wir wollen auch offen und ehrlich wissen, wo wir gut sind und wo wir nicht so gut sind. Und das Spannendste an der ganzen Befragung war natürlich, dass unsere Mitglieder nicht nur die Möglichkeit hatten, sagen, ich bin zufrieden, sehr zufrieden, zufrieden oder gar nicht zufrieden, sondern dass die Leute uns auch offene Kommentare schreiben konnten. Und das war das Allerspannendste eigentlich zu lesen, was die Leute so gut finden. Die einen schrieben, Berolina macht weiter so. Und andere schrieben durchaus, was ihnen eben genau in ihren Häusern nicht gefällt. Ob das die Hausreinigung ist, die fehlenden Fahrradstellplätze etc. So sieht dann nämlich doch die genossenschaftliche Demokratie aus. Also, die Leute sind sehr zufrieden bei uns. Logischerweise wohnen sie auch sehr lange bei uns und ziehen selten weg. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, nicht nur für die Berliner, sondern ich glaube, berlinweit, deutschlandweit, das sind die Nachbarschaften. Gucken Sie sich bitte die Nachbarschaften in den Genossenschaften an. Im Wesentlichen sind Genossenschaften bestimmen immer ganze Quartiere, Kieze. Es ist selten, dass es das einzelne Haus ist. Im Wesentlichen sind es 2, 3, 4, 5 Häuser. Bei der Berliner, der größte Standort in Mitte, hat 2800 Wohnungen. Wir bestimmen einen halben Stadtteil letztlich. Und die Nachbarschaften, die durchmischten, die guten, die stabilen Nachbarschaften, ist aus meiner Sicht ein Pfund, was Genossenschaften haben. Nicht die wärmegedämmte Fassade, das haben auch andere, sondern das, was sich hinter den Fassaden abspielt. Da wird Genossenschaft spannend. Was wir auch machen, und ich will schon jetzt darauf hinweisen, dass ich das durchaus politisch noch etwas kritisch sehe, wir begrenzen unsere Modernisierungsumlagen, also bei der energetischen Sanierung, wenn wir Balkone anbauen etc. Und wir begrenzen auch unsere Mieten bei den Erhöhungen nach der Vergleichsmiete. Das machen andere Genossenschaften auch. Wir machen das aber heute, weil wir es heute können. Behalten Sie das bitte im Kopf, da komme ich nämlich nochmal drauf zurück. Mit dem Geld, was die Genossenschaft erwirtschaftet, bieten wir kostenlose Unterstützung und zusätzliche Serviceangebote. Vorhin kam die Frage, was ist, wenn ich meine Miete, wobei wir nicht von Miete, sondern von Nutzungsentgelt reden, wenn ich die nicht mehr bezahlen kann, was passiert mit denen? Und deshalb war mir wichtig, wir haben es ja vorhin gehört, es gibt genau zwei Fälle, ich will meine Miete nicht bezahlen, aber mein Nutzungsentgelt, ich darf Ihnen sagen, da bin ich einfach ein Vermieter. Wer sein Entgelt nicht bezahlen will, obwohl er es könnte, ist der Ausnahmefall bei uns. Der kriegt nach 2 Monaten nach Mietrecht seine Kündigung und wenn er dann immer noch nicht will, dann räumen wir das auch, die Wohnung. Ist der absolute Ausnahmefall. Viel spannender sind die Fragen, was ist mit den Leuten, die wollen und nicht können. Da haben wir natürlich die Frage an die Politik, wie gehen wir mit den Leuten um, wie unterstützen wir die? Und das sind unsere kostenlosen Angebote. Wir gehen mit dem Sozialarbeiter zu den Leuten und mit den Leuten. Wir kämpfen beim Jobcenter für den Einzelnen. Ich kenne keinen einzigen Fall, wo wir irgendjemanden auf die Straße gesetzt haben. Es gibt Fälle, wo die Leute bei uns nicht mehr wohnen bleiben können. Das gibt es auch. Aber die Leute kommen alle abgesichert unter. Das ist Genossenschaft. Mittlerweile sind wir nicht mehr nur auf uns bezogen, sondern wir unterstützen lokale Partner, Vereine, Kitas, alles, was um uns herum blüht. Ich erzähle gerne an der Stelle, dass ich mich tierisch geärgert habe mit den 90er Jahren, als der ehemalige Stadtsenator, Stadtentwicklungssenator Strieder gesagt hat, meine Damen und Herren, die lokale Infrastruktur an die Wohnungsunternehmen gerichtet, eines Tages werden sie sich selber darum kümmern, wir ziehen uns einfach darauf zurück. Ich fand es damals eine Unverschämtheit. Er hat recht behalten, weil wir es tun müssen, weil ich es mir gar nicht leisten kann, dass meine Quartiere irgendwie runtergewirtschaftet werden, weil ich eine Kita vor Ort brauche, weil ich engagierte Vereine vor Ort brauche. Und ich kann ihn wenig leiden, aber er hat recht behalten. Was wir mittlerweile auch machen, ist also nicht nur die lokalen Initiativen zu unterstützen, sondern wir sind auch mittlerweile dabei, öffentliche Flächen zu bewirtschaften. Mit der Frage, ob das das originäre Geschäft einer Wohnungsbaugenossenschaft ist, sei dahingestellt. Wir investieren gerade jetzt aktuell 180.000 Euro in einen öffentlichen Spielplatz. Es gab zwei Möglichkeiten. Wir gucken uns das Drama die nächsten 20 Jahre an oder wir investieren. Wir haben uns für die zweite Variante entschieden. Und, das möchte ich auch gerne noch sagen, und zwar nicht nur die Berliner, sondern die Wohnungsbaugenossenschaften hier in der Stadt sind Auftraggeber für die Berliner Wirtschaft, und zwar im Wesentlichen für den Mittelstand. Die 185.000 Wohnungen, die dahinter stehen, gehen Sie davon aus, dass da im Jahr mehr als 500 Millionen an Auftragsvolumen an den Hausreiniger, an den Gärtner, leider auch an Vattenfall und die Wasserbetriebe, aber an dem einen Thema sind wir hoffentlich dran, mehr als 500 Millionen Euro gehen hier in die Wirtschaft. Also wir sind nicht irgendwie der Kleingartenverein, sondern wir sind, glaube ich, auch wirtschaftlich, und das war vorhin ja auch schon das Thema, für die Stadt sehr, sehr wichtig. Wenn ich Ihnen sage, wie toll das alles bei der Berolina ist, und ich gehe fest davon aus, dass ich eigentlich natürlich auch Ihr idealer Partner bin. Wir investieren in die Bestände, wir kümmern uns um die Infrastruktur, wir kümmern uns um unsere Nachbarn, wir begrenzen die Mieten. Dann bin ich eigentlich ja hierher gekommen und gesagt, ich habe hier nichts zu verlieren. Vielleicht kriegen wir zum Schluss sogar ein Stückchen Beifall. Und das ist der Punkt, weil ich gerne für die Genossenschaften unterwegs bin. Und ich möchte deutlich sagen, dass die Genossenschaften und die kommunalen Gesellschaften, diese beiden Unternehmensformen, sind die sozialen Stützen hier in der Wohnraumversorgung in Berlin. Kein anderer. Sie haben genau zwei Ansprechpartner. Ihre städtischen Unternehmen, für die muss man auch mal eine Lanze brechen, und uns. Und ich glaube, dass wir in den 20 Jahren, in den letzten 20 Jahren, alle nachgewiesen haben, dass wir für Sie ein sozial verlässlicher Partner sind. Ich habe Ihnen mal mitgebracht, was die Berolina in den letzten 20 Jahren investiert hat. Wir haben vom Prinzip her einmal unseren Wohnungsbestand durchsaniert. Das haben wir mit den Mitgliedern gemacht, das haben wir nicht gegen die Mitglieder gemacht. Und die Mitglieder haben bis heute auf diese berühmten Geschäftsanteile, die Sie wissen, wenn man in eine Genossenschaft eintritt, muss man sich in irgendeiner Art und Weise mehr oder weniger daran beteiligen, nicht einen einzigen Euro, nicht einen einzigen Cent Dividende bekommen. Alles, was die Genossenschaft bisher erwirtschaftet hat, steckt da drin. Das Ergebnis, denke ich, spricht für sich. Und wir haben das für uns, für unsere Genossenschaft freiwillig gemacht, Frau Lomscher, weil Sie da sind, und ich muss es einfach sagen. Und wir haben energetisch saniert, ohne Klimaschutzgesetze, was auch immer. Und ich will deutlich sagen und auch damit werben und sagen, ich bin fest davon überzeugt, dass wir für Sie die richtigen Ansprechpartner sind. Sie kennen aus Ihren Lichtenberger Zeiten die Kollegen, bei der Gesellschaft sind es neue, bei den Genossenschaften. Ich bin mir ganz sicher, dass Sie denen vertrauen. Wir haben energetisch saniert, ohne dass es eines Gesetzes bedarf. Das hat viel Geld gekostet. Die Ergebnisse, nein, das will ich ja damit gar nicht. Die Ergebnisse sind da und wir sind immer vorne dran. Herr Lemnitz sagte das auch, Genossenschaften sind immer vorne weg. Und zumindest für uns, das ist mein Punkt, wenn das waren ja Entwürfe, das Klimaschutzgesetz damals so gekommen wäre, ja, aber ganz zum Anfang hieß es Nachrüstpflicht natürlich, regenerative Energien, wir sind ja ganz dicht beieinander. Aber wir hätten es, wenn wir mehr als das, was wir getan haben, hätten tun müssen, jetzt wird es, glaube ich, schwierig, wir hätten nichts mehr getan, weil es nicht mehr bezahlbar gewesen wäre. Also, die Berolina ist im Wesentlichen durchsaniert mit zwei Schwerpunktthemen, das ist die energetische Sanierung und das sind die Balkone. Wir haben 1.400, Sie erinnern sich, wir haben knapp 4.000 Wohnungen, 1.400 Balkone angebaut, das sind mehr als 15 Millionen Euro für die Bewohner. Und dann sind wir auch wieder an dem praktischen Nachweis, wie Genossenschaft funktioniert. Wenn ich Ihnen sage, so ein Balkon kostet 12.000 Euro derzeit, da können Sie locker halten sich fest, mir fällt das immer noch ein bisschen schwer, weil ich das immer noch in D-Mark umrechne, diesen berühmten Modernisierungsumlagen, da können Sie locker, und gerade an unserem Standort, 120 Euro pro Monat an Umlage verlangen. 120 Euro, mir fällt es schwer, das in D-Mark umzurechnen und einem meiner Mitglieder so ein Schreiben zu schicken, sehr geehrter Herr Mayer, herzlichen Glückwunsch zum neuen Balkon, zahlen Sie mal bitte ab nächsten Monat 240 D-Mark obendrauf, wir wünschen Ihnen viel Freude. Wir haben das begrenzt, in den Jahren hat sich das auch ein bisschen entwickelt, auf 45 Euro. Das ist immer noch eine Menge Geld, ist gar keine Frage. Aber zwischen 120 Euro und 45, so lebt man in einer Genossenschaft. Aber wir haben uns nicht nur in den Jahren darauf konzentriert, natürlich unseren Wohnungsbestand, das ist unser Geschäft. Damit steht und fällt die Genossenschaft. Wir bekommen keine Subventionen. Wir leben nur von uns. Das macht uns durchaus auch frei. Das ist ein bisschen anstrengender, aber es kann uns keiner reinreden. Aber wir haben uns nicht nur auf die Sanierung unseres Wohnungsbestandes konzentriert, sondern wir versuchen den Mitgliedern auch weitere Angebote zu machen. Hier ein ganz konkretes: An einer Genossenschaft kann man sich beteiligen. Und wir sind mittlerweile seit 2 Jahren sehr erfolgreich unterwegs. Und es ist eine Frage von Vertrauen, was die Mitglieder in uns stecken, den Mitgliedern ein Angebot zu machen, sagen, was wäre denn, wenn ihr nicht nur eure normalen Geschäftsanteile in die Genossenschaft einbringt, die ihr für die Wohnung, ich habe den Eindruck, sie sind alle Experten genug, die ihr für die Wohnung bezahlen müsst, sondern was wäre, wenn ihr 50 Euro im Monat in die Genossenschaft noch mit einbringt, alternativ dazu auch gerne 5.000 Euro, lasst das eine Weile liegen. Ich habe Ihnen gesagt, bisher gibt es keine Dividende bei uns. Seit 2 Jahren gibt es genau für dieses Modell eine Dividende. Wir zahlen 3% auf diese zusätzlichen Einlagen. Und was wäre, wenn ihr das Geld einzahlt, 5, 6, 7 Jahre liegen lasst, wann auch immer, und dann dieses angesparte Geld, das Wort sparen darf ich nicht sagen, weil wir nämlich keine Bank sind, das angesammelte Geld für die Reduzierung eures Nutzungsentgeltes, also eurer Miete, einsetzt. Das war unser Angebot. Ich darf Ihnen sagen, ich hatte keine Ahnung, ob es funktioniert. Es funktioniert nicht überragend. Also wir werden deshalb hier nicht, weiß ich nicht, die Berliner Volksbank irgendwie ablösen können. Aber wir haben mehr als 10% unseres Geschäftsguthabens dadurch erhöht. Im Wesentlichen, das ist bestimmt auch spannend für Sie, kommen die älteren Menschen. Den 80-Jährigen kriegen wir irgendwie mit dem Thema noch nicht so richtig gegriffen, dass er für 65 schon mal nachdenken sollte oder für 67 oder was auch immer. Es kommen die älteren Bewohner, die kommen auch mit Einmalzahlungen, durchaus im 5-stelligen Bereich. Und die ersten sind schon dabei, das dann auch wieder Monat für Monat 100, 150 Euro, das legen die Mitglieder selber fest, mit ihrem Nutzungsentgelt zu verrechnen. Das ist für uns ein wichtiger Imageträger, aber noch viel wichtiger, es bindet unsere Mitglieder und es zeigt, wie Genossenschaft funktionieren kann. Damit soll es für die Zustandsbeschreibung reichen. Ein erstes Fazit vom Prinzip her: Wir sind wirtschaftlich stabil, wir sind erfolgreich und wir verhalten uns sozial. Der Grundstein dafür ist nicht in den letzten 12 Monaten gelegt worden, sondern in den letzten 20 Jahren. Und die Herausforderungen der Zukunft, die stehen hier. Es ist das Thema Energie, natürlich die Wohnraumversorgung in angespannten Märkten. Wir gehen davon aus, dass es zunächst zumindest in den nächsten Jahren so bleibt. Ich kenne keinen, der sich wirklich zutraut zu sagen, das bleibt immer und ewig so. Es geht um die Verjüngung der Bewohnerschaft, aber es geht auch um das Thema Politik und Verwaltung. Beim Thema Energie, Sie haben den Energieausweis von uns gesehen, das war also der Durchschnitt, so wie die Berliner derzeit unterwegs ist, sind wir weitgehend ausgereizt. Alles das, was der eine oder andere sich vorstellt, ist für uns auch gar nicht mehr bezahlbar. Es macht keinen Sinn, nochmal exorbitant in diesen Bereich zu investieren und nachher für die Bewohner 2 oder 3 Cent Heizkosten rauszuholen. Was wir versuchen, und es ist ein ewiger Kampf, so wie der Hamster am Laufrad, habe ich fast den Eindruck, mit Kleinstmaßnahmen die Regelungstechnik zu überprüfen, hier oder da noch irgendwo ein Ventil zu finden, wo man noch ein bisschen dran schrauben kann. Aber die großen Schritte im Bereich der Energie werden wir nicht mehr leisten können. Da sind wir durch. Und das Ärgerliche der ganzen Sache ist, dass wir in den Vorjahren, wo wir dann eben diese energetischen Sanierungen gemacht haben, diese ganzen Preissteigerungen, die alle mitnehmen mussten, durch eine Wärmedämmung, durch eine neue Heizungsanlage dämpfen konnten. Wir sind mit unseren Verbräuchen so weit runter, dass jetzt Vattenfall mit uns volles Geld verdient. Denn alles, was jetzt an Preissteigerungen kommt, werden wir zukünftig mitnehmen. Das frustriert uns sehr, aber wir können es leider nicht ändern. Spannend ist das Thema Wohnraumversorgung in angespannten Märkten. Ich denke, es ist ein großes Thema natürlich auch für Sie. Grundsätzlich. Schauen wir mal ganz kurz. Ich habe Ihnen ja gesagt, wir sind voll vermietet. Das ist alles großartig. So wünscht sich das ein Vorstand. Uns geht es einfach blendend. Vielleicht ist es so. Aber wenn wir uns die Altersstruktur der Beruliner angucken, die ist, glaube ich, typisch für viele andere. In den Genossenschaften leben überdurchschnittlich im Vergleich zum sonstigen Berlin, im Vergleich zum sonstigen Land, in Genossenschaften leben die älteren Leute. Warum? Vielleicht, weil sie länger bei uns bleiben. Das kann durchaus ein Thema sein. Und Sie sehen, jeder Zweite in meiner Genossenschaft ist über 60. Werden Sie sagen, es ist doch großartig, die ziehen nicht mehr um, die zahlen ordentlich ihre Nutzungsentgelte. Also wieder ist es einfach, das hat ja Frau Neumann-Kose gesagt, es gibt ja eine Genossenschaft, die als Paradies Die Berolina ist da dicht dran. Aber schauen wir einfach mal eins weiter. Jeder Zweite ist über 60. Ist immer noch jeder Zweite über 60. Und 99% meiner Wohnungen sind nicht barrierefrei zu erreichen. 99% der Wohnungen bei der Berolina haben 5, 6, 7, 8 Stufen, damit sie überhaupt zur Wohnung kommen, egal wohin. Ob sie zum Aufzug wollen und dann nach oben fahren oder direkt ins Hochparterre. Machen wir es rund, keine Wohnung bei dem Altersdurchschnitt. Und da kommt Genossenschaft im Praktischen. Und insofern ärgert mich, das will ich nochmal deutlich sagen, mich so ein bisschen diese theoretische Diskussion, ärgert mich das schon. Weil wir ganz praktisch auch als Vorstand tief in unserer Genossenschaft verwurzelt sind und darüber nachdenken, wie können wir für unsere Genossenschaftsmitglieder, die Genossenschaft aufgebaut haben. Bei mir in der Genossenschaft leben Gründungsmitglieder. Die sind nicht von irgendwoher, die haben die Genossenschaft gegründet, die haben ihre Häuser selber gebaut. Und da schwillt mir, gelinde gesagt, der Hals. Wenn ich dann heißen sage, wir sind da irgendwie selbstherrlich unterwegs. Wir grübeln, wie wir mit diesem Problem umgehen. Wir müssten es nicht. Ich habe überlegt, bei solchen Diskussionen, ob man mal ausrechnet, wie so eine Genossenschaft auf Low Budget, also was müsste man überhaupt tun, damit die Hütten vermietet sind irgendwie. Ich will gar nicht drüber nachdenken, weil das nicht unser Thema ist. Das ist für uns eine der ganz, ganz großen Herausforderungen. Wir müssen es schaffen, hier Schritt für Schritt ein Stückchen vorwärts zu kommen. Was können wir aber tun? Ich denke, das kennen Sie alles. Die Wannen raus, die Duschen rein. Balkone nachgerüstet sind wir weitgehend durch. Das sind die Wünsche der Bewohner. Verbreiterung von Türen, ich will es gar nicht alles aufzählen, Sie können es mitlesen und ich denke, Sie kennen es auch. Wenn wir im Kleinen in so eine Wohnung investieren, 1.000 Euro, Haltegriffe, ne, diese Kleinstmaßnahmen. Wenn wir die große Nummer fahren wollen, 30.000 Euro in eine Wohnung. Und dann lassen Sie uns darüber streiten, ob wir jetzt 1.000 Wohnungen, 1.500 Wohnungen oder was auch immer bei der Berolina machen sollten, bei diesem Altersproblem. Dann schwanken wir in der Kleinmaßnahme bei 1 Million, die kriegen wir gut in den Griff. Und bei den aber großen Maßnahmen sind wir bei 15, 20, 25 Millionen. Es ist unvorstellbar. Es wird nicht leistbar sein. Und da sind wir auch wieder bei der Politik. Dieses Problem hat nicht nur die Berolina, das hat ganz Berlin und alle, die um uns herum sind, ebenso. Ein Riesenproblem vor uns, finanziell nahezu unhändelbar. Und da fühle ich mich als Vorstand unwohl, weil ich weiß, was sich zum Teil für Dramen in den Wohnungen abspielen, weil die Leute entweder nicht mehr rauskommen aus ihren Wohnungen oder, wie soll ich grob sagen, nicht mehr zurückkommen. Jedenfalls kein Zustand, der uns wirklich zufriedenstellt. Aber um das Thema Schritt für Schritt zu entwickeln, die Berolina hat nicht nur in den Altbestand investiert in den letzten Jahren, sondern da sind wir durchaus ein Stückchen stolz drauf, erzählen das auch immer wieder gerne, in den letzten 10 Jahren als eine der wenigen Genossenschaften. Jetzt sind nahezu alle dabei, das freut uns auch. Wir sind hier nicht unterwegs zu sagen, wir sind die Besten. Als eine der wenigen Genossenschaften in den letzten 10 Jahren immer klein und fein gebaut. Wir sind keine Zocker, wir sind keine Investoren, sondern wir haben immer das gebaut, was wir uns irgendwie gerade noch leisten konnten, neben dem Kernbestand. Wir haben insgesamt 7 Projekte entwickelt, knapp 200 Wohnungen gebaut zwischen dem Moritzplatz und Adlershof. Und dann reden wir ja ganz häufig darüber, was darf das alles kosten, wer soll den ganzen Spaß bezahlen. Ich darf Ihnen sagen, wir haben im Schnitt in den 10 Jahren, und Sie können gerne den Vorwurf richten, sagen, vielleicht habt ihr keine Ahnung vom Bauen, das mag ja durchaus sein. Im Schnitt bauen wir für 1.900 Euro. Und naja, was heißt 1.900 Euro, das ist natürlich auch schwer zu greifen. Ich will Ihnen einfach mal sagen, wir haben diese Bauten knapp 25 Millionen investiert. Davon hat die Berolina 8 Millionen an eigenem Geld aus den Mieten rausgezogen und in diese Bauform gesteckt. 8 Millionen. Und damit Sie sehen, wir haben nur die 1900, Frau Lomscher, auf eigenen Grundstücken. Ne? Spannendes Thema. Nur, weil wir auf eigenen Grundstücken unterwegs waren. Also wir mussten da nichts kaufen. 8 Millionen haben wir investiert und diese 8 Millionen werden mit 1% Zinsen. Ne? Haben wir da rausgeholt. 1% Zinsen. Ich würde gerne einen von Ihnen hier sehen. Melden Sie sich alle, bringen Sie Ihre Sparbücher zu mir. Der sein Sparbuch nimmt und sagt, dafür gebe ich das her. Was will ich damit deutlich machen? Sagen, wir verdienen, wir wollen ja auch gar nichts daran verdienen. Die Projekte müssen wirtschaftlich sein. Die ersten waren unwirtschaftlich. Die letzten beiden haben wir dann geschafft. Und ich muss mich einfach dem Vorwurf nicht aussetzen, dass wir uns hier irgendwie eine goldene Nase verdienen würden bei 1%. Wir bauen weiter. Wir sind dabei, in Berlin-Mitte 100 genossenschaftliche Wohnungen zu bauen. Wir wollen Ende dieses Jahres anfangen. so wie Sie sich das gerne wünschen. Hoher energetischer Standard, Barrierefreiheit. Wir wollen eine Tiefgarage bauen, sind wir wieder bei dem Thema Genossenschaft. Die Tiefgarage, kein Investor würde sie bauen, weil sie unwirtschaftlich ist. Wir werden es tun, weil wir oben keine Autos haben wollen, sondern weil wir oben die Spielplätze haben wollen. Sowas kann sich nur eine Genossenschaft leisten. Aber deshalb macht es ja auch Spaß. Meine Damen und Herren, ganz zum Schluss, wo stehen wir aber auch hinsichtlich unserer politischen Forderungen? Ich glaube, wir überziehen da nicht. Eigentlich wollen wir nur, dass die genossenschaftliche Leistung hier in der Stadt und im Land anerkannt wird. Wir wollen nicht als Bittsteller unterwegs sein. Wir wünschen uns einen fairen Umgang mit Genossenschaften. Wir wünschen uns Kooperation in den Bezirken, nicht mehr und nicht weniger. Es würde uns unglaublich freuen, dass wenn wir bei welcher Amtsstube auch immer vor der Tür stehen, einfach auch gern gesehen sind, weil wir seit 50 Jahren da sind und nochmal 50 Jahre dabei sein wollen. Und wenn wir uns bei Baugenehmigungen nicht über irgendwas rumschlagen müssten, sondern einfach als ein verlässlicher Partner angesehen wären, bei dem Thema Belegungsbindung ein spezielles Thema, könnte ich Ihnen eine halbe Stunde erzählen. Und ich bitte alle darum, dass Genossenschaften nicht überfordert werden. Genossenschaften sind nicht, wie auch kommunale Unternehmen, die eierlegende Wollmilchsau. Alles geht nicht. Wir müssen die Euros verdienen, dann können wir sie auch ausgeben. Wir legen uns die nicht zur Seite. Also wir plädieren für eine Partnerschaft zwischen Genossenschaften und der Stadt und der Verwaltung. Und nochmal, wir glauben, dass wir eine der tragenden Stützen sind. Und ich wollte Ihnen das gerne mit meinem kleinen Vortrag heute auch gerne nochmal nachweisen. Und als allerletztes, ich habe mit dem UNO-Jahr angefangen, ich möchte gerne mit dem UNO-Jahr aufhören. Genossenschaften, wie gesagt, sind bunt. Und wir sind so bunt, dass wir in diesem Jahr, und das freut uns ganz fürchterlich, das Brandenburger Tor beim Festival of Lights illuminieren werden, nämlich unter dem Slogo UNO-Jahr der Genossenschaften. Das heißt, wir machen weiter Bambule für Genossenschaften, weil wir fest davon überzeugt sind, dass der richtige Weg ist. Vielen Dank.